einer kleinen Stadt wohnte meine große Liebe. Und ich wünsche mir, ich wär heut bei ihr. Doch ich bin fern von ihr und alles ist so trübe. Denn zu meinem Glück kann ich nicht zurück. Noch immer seh ich ihre tränenfeuchten Augen. Noch immer höre ich ihr leises Bleib doch hier. In einer kleinen Stadt wohnt meine große Liebe. Und ich wünsche mir, ich wär heut bei ihr.